ihr Menschen, stellt euch vor, Gardist, Fogarist, Fogarist, ihr Menschen. Schon höre ich die Posaune schalten, ihr Menschen, stellt euch vor, Gardist, Menschen, Menschen, Fogarist, Fogarist, schon höre ich die Posaune schalten, ihr Menschen, stellt euch. Schon fällt ein Strahl vom Regen nicht in meine Gruft. Die Ahren fallen schon neues Dasein. Engel heben den Leichenstein von meiner Gruft. Steh, du Staub zum neuen Leben, du Staub, versteh.